Geliebt, wie niemand dich liebt auf der Welt. Doch was fang ich an? Du hast einen Mann, der sehr viel von Treue hält. Schade, kleine Frau, ich hätte dich geküsst, wie niemand dich küsst auf der Welt. Es bleibt nur ein Traum, denn das krieg ich kaum, was mir an dir so gut gefällt. Ich bete dich an, ich tu, was ich kann, ich schwärm wie ein Dichter im Mai. Ich küss deine Hand, du lächelst charmant und denkst an den Garten dabei. Ja, schade, kleine Frau, ich hätte dich geliebt, wie niemand dich liebt auf der Welt. Doch leider bist du von Kopf bis zum Schuh auf deinen Mann nur eingestellt.